12. Hier ist der Anrufbeantworter von Dr. Pia Mocker. Die Praxis ist geschlossen. Sie erreichen uns montags und donnerstags von 11 bis 19 Uhr, dienstags und mittwochs von 8 bis 13 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.